3 folgt nun wieder der politische Essay. Harald Stephan, Historiker und Publizist, befasst sich mit den Plänen für die beiden Häuser der Geschichte, die in Berlin und in Bonn errichtet werden sollen. Geschichte, das ist einmal eine wissenschaftliche Disziplin mit uralter Tradition und berühmten Namen, von Herodot und Thukydides bis zu Rauke, Burckhardt und Droysen. Geschichte ist aber sehr oft auch bewusste Teilnahme am Prozess politischer Willensbildung. Man schreibt Geschichte um bestimmter Ziele willen, um die Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen. Streit um die richtige Deutung, Gewichtung der Fakten gehört zur Geschichte wie auch zu ihrer Präsentation in Museen. Hören Sie dazu den Essay »Geschichte als Wissenschaft und als Politikum«. An der tausendjährigen Ereignislinie unserer Geschichte reihen sich die Meilensteine des Scheiterns. Zersplitterung, Zwietracht, Zerstörung, Leiden, immer und immer wieder. Die nationalen Erfolgserlebnisse, wie sie anderen Völkern Selbstbewusstsein und Stolz verleihen, sind entweder vergessen oder sind überlagert vom jüngeren Eindruck der Niederlage, Schuld und Spaltung. Nordamerikaner schauen wohlgefällig auf die Gründerväterzeiten zurück, mit denen die große Aufstiegsstory von God's Own Country begann. Den Engländern mag es nach 2 gewonnenen Weltkriegen so schlecht gehen, wie es wolle. Die jahrhundertelangen Glanzperioden der See- und Weltmacht und das lebendige Zeremoniell der alten Monarchie sind Stütze und Trost. Wenn Franzosen sich auf Gloire besinnen wollen, ist ihnen Napoleon immer zur Hand. Mehr noch Verdun mit den Reliquien des Heldenkultes. Den Russen kann die Erinnerung an die größte Tyrannei ihrer Geschichte nicht das erhebende Empfinden rauben, dass damit der Durchbruch zur Weltmacht eingeleitet wurde. Italien? Die Vorfahren auf diesem Boden, der die Nordländischen mit Sonne versorgt, gegen Devisen, lieferten klassische Beispiele in Stein, Staat und Stil. Darauf kann man bauen. Gar nicht zu reden von einer neuzeitlichen Fundamentalepoche namens Renaissance. Wenn Deutsche zurückschauen, woran halten sie sich gedanklich fest? Dass Deutschland einmal 300 Jahre lang die Vormacht Europas war, ist zu lange her, als dass das Bewusstsein noch Brücken dahin schlägt. Kaum reicht das Schulbuchwissen so weit zurück. Seit dem Spätmittelalter 6 Jahrhunderte lang bot Deutschland den Anblick eines bunten Flickenteppichs von aberhunderten Einzelherrschaften, Territorialgewalten. Als in Westeuropa schon lange der vereinigende Gedanke des gemeinsamen Nationalen sich durchgesetzt hatte, schaute der Deutsche noch immer ergeben auf seinen Landesherrn, der manchmal nur über ein paar Dutzend Quadratmeilen herrschte. Dazu kam die konfessionelle Spaltung als das zweite große Trennungselement. Schließlich noch, als sei dies alles nicht genug, der Dualismus zwischen Preußen und Österreich bis hin zum Bruderkrieg. Als das Geschichtsband 1871 dort wieder angeknüpft wurde, wo es gerissen war, am Gedanken der Kaiserherrlichkeit, da hatten die Parzen schon dunkle Schicksalsfäden mit hineingewoben. Unsere Groß- und Urgroßväter fanden in der nationalen Einigung und Stärke ihr politisches Grunderlebnis. Wir können es nicht mehr teilen. Denn die nationale Einheit unter größten Anstrengungen des einen gewonnen, ist unter größten Verheerungen des anderen wieder verloren gegangen. Er hinterließ einen aus vielen Wunden blutenden Volkskörper. Der jüdische Bestandteil, kulturell überaus fruchtbar, war so gut wie nicht mehr vorhanden und regenerierte sich auch nur schwach. In Ostdeutschland waren ganze ethnische Großeinheiten aufgelöst und zerstört. Millionen wurden wie Streugut über Altdeutschland verteilt unter Verlust der alten Identität. Auf dem geschrumpften Raum etablierten sich 2 Republiken, weltanschaulich gegensätzliche Gebilde mit dem alleinigen Gemeinsamkeitsbezug unteilbarer Kulturüberlieferung. Nation blieb Deutschland im Grunde nur darin. Nach alledem verwundert es nicht, dass es so wenige Übereinstimmungen der Blickweise und des Urteils gibt. Wenn in anderen Ländern um die Vergangenheit und die Weltanschauung gewiss nicht wenig gestritten wird, so besteht doch weithin Einigkeit über die Auswahl und Einordnung des geschichtlichen Hauptinventars. In den Museen, in den Häusern der Geschichte zumal, erkennt die Nation sich selber und ist mit sich eins. Sehr viel schwerer hätten wir es, wenn wir das Gleiche versuchen würden. Würden? Wir versuchen es ja gerade. In Bonn soll doch ein Haus der Geschichte entstehen. In West-Berlin ein zweites, nicht zufällig beide an den Ereignisplätzen, zwischen denen unser unsichtbares historisch-politisches Spannungsfeld liegt. Bonn ist die politische Mitte der Bundesrepublik. Berlin repräsentiert das Erinnern an die Nation und die lebendige Hoffnung, sie vielleicht einmal zurückzugewinnen. Wie sollen die geplanten Sammlungsstätten der Geschichte, im Doppelsinn von sammeln und gesammelt sein, wie sollen sie die Gegenwart und die Vergangenheit erfassen, vereinen, symbolisieren, anschaulich machen? Lehrinhalt und Politik gehen da eine untrennbare Verbindung ein. Gezeigt wird Material, das wissenschaftlich aufgearbeitet, erschlossen, gesichert ist. Museen sind nicht Spekulation, sondern Bestand, nicht Mutmaßungen, sondern Tatsachen. Insoweit ist ein Museum der Geschichte optische Geschichtswissenschaft, Historiografie mit den Erkenntnismitteln des Auges. Zugleich aber unterliegt die Einrichtung eines solchen Hauses dem subjektiv ordnenden Verstand. Die Blickweise bestimmt darüber, wie das Erlebnisgut und das Fernvergangene sortiert und gewichtet wird. Geschichte besteht zwar aus lauter Fakten, wie sie aber jeweils zusammengesetzt und aneinandergereiht werden, daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Beleuchtungen. Sonst würde ja über das Gewesene nicht endlos gestritten werden, säßen die Historiker im Paradiese ihrer Eintracht wie Lamm und Löwe in der Vision des Propheten Jesaja. Insoweit also ist jedes Museum der Geschichte bei aller Tatsachentreue auch ein Politikum. Veranschaulichen wir diese Behauptung durch Beispiele. Ein ganz allgemeines zuerst. Es ist doch für eine Schausammlung von Tafeln, Bildern, Dokumenten, für Exponate jeder Art nicht gleichgültig, ob jemand sie einrichtet, der der großen Persönlichkeit in der Geschichte den Rang des selbstständig und verantwortlich Handelnden und somit Verändernden zuerkennt, oder ob er die Handlungsträger des Geschehens kollektiviert, den Einzelnen also in Strukturen und Verhältnissen aufhebt, unsichtbar werden lässt. Oder ob schließlich eine gesunde Mischung aus beiden Deutungsmustern hervorgeht. Eine konservative Betrachtungsweise würde solchem Museum ein anderes Gesicht verleihen als die marxistische, obwohl in der DDR neuerdings kein großer Preuße vor Rehabilitierung sicher ist. Kein Zweifel zumindest, dass jeder Historiker, der ja als weltanschaulich geprägter Zeitgenosse in seiner politischen Gegenwart steht, die Vergangenheit nicht von der persönlichen Blickweise freihalten kann. Der Geschichtsschreiber arbeitet mit vorgegebenen Interpretationswerkzeugen. Man könnte sie auch Befangenheiten nennen. Rankes fröhlicher Glaube an die gleichsam objektivierbare Geschichtswissenschaft war ein säkulares Missverständnis, wenngleich ein solches von höchster Fruchtbarkeit. Der Anspruch, der dahinter stand, sollte zumindest ein immerwährender Ansporn und Leitgedanke sein. Annäherungen an das Ideal sind immerhin möglich. Vom Allgemeinen insbesondere. Wie in der bekannten Szene bei Goethe könnte Gretchen den Faust leicht abgewandelt fragen, wie hältst du es mit der Ära Adenauer? Unverdrossen währt der Streit darüber, ob Adenauers unbeirrter Bündniskurs die Wiedervereinigung verhindert habe oder ob sie ohnehin chancenlos war. Wer bezweifelt, dass heutige Grundeinstellungen der Betrachtenden bei der Deutung der 50er Jahre mitsprechen können? Wer dem westlichen Bündnis und dem Schutz in der Allianz Vorrang gibt vor den Erwägungen über eine waffenfreie Zone in Mitteleuropa, könnte mit diesen Sichtvorgaben auch die Adenauerzeit bewerten. Da war dann eben die Teilung Deutschlands im Gefolge der Niederlage schicksalhaft und unvermeidlich. Wer demgegenüber heute angesichts der erstarrten Systeme atomare Lockerungsübungen für dringlich erachtet, ist leicht geneigt, an dieser Elle auch die 50er Jahre zu messen. Jeder von beiden würde vermutlich das Schaumaterial der Periode in unseren geplanten Museen, dem Demonstrationsmodell des heutigen Gedankenganges, jedes Mal so auswählen, dass sich seine politische Grundeinsicht bestätigt sieht. In welchem Maße die Politik der jeweiligen Gegenwart die Geschichtswissenschaft regieren kann, ist an einem klassisch gewordenen Historikerstreit abzulesen. Er hat den Charakter eines Paradigmas, einer Lektion. 1848-49 und in den Jahren danach bis zur Reichseinigung wurde politisch erbittert darum gestritten, wie weit die Grenzen des Vereinigten Deutschlands zu ziehen seien. Entscheidend ging es um die Frage, ob Österreich, zumindest in seinen altdeutschen Bestandteilen nebst Böhmen und Mähren, dazugehören sollte oder nicht. Für den weiteren oder engeren Rahmen standen die Schlagworte Großdeutsch und Kleindeutsch im Raum der Dauerdebatte, die in der Paulskirche eröffnet worden war. 1859 geriet die Habsburger Monarchie in die Turbulenzen der italienischen Einigungsbewegung und verlor durch die Niederlage bei Solferino die Lombardei. Keine drei Wochen nach dem Friedensschluss erschien ein Aufsatz des Historikers Heinrich von Sybel, des gebürtigen Preußen aus Düsseldorf, unter dem Titel »Über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit«. Die Stoßrichtung war deutlich. Sie zielte auf Gisebrechts verherrlichende Sicht der altdeutschen Taten, auf dessen Rechtfertigung der mittelalterlichen deutschen Italienpolitik. Sübels Gedankenansatz wurde vom traurigen Ende her bestimmt. Was hatten wir dort unten im Süden zu suchen gehabt? War das nicht von jeher ein verlorener Posten gewesen? Österreichs Niederlage bewies ihm eine im Kern verfehlte außenpolitische Langzeittradition, die zwangsläufig solch jammervollen Ausgang nehmen musste. Welche Verluste an Volkskraft über die Jahrhunderte hin, welch nutzloser Aufwand an staatlicher Energie. Unverkennbar diktierte ihm die Sicht des Tages die Verdammungsurteile über die ferne Vergangenheit. Der Schüler Rankes, in der Quellenkunde vorzüglich erzogen, verging sich gleichwohl an dem hohen Grundsatz des Meisters, jede Epoche aus ihren eigenen Denkbegriffen und Elementarvorstellungen zu verstehen. Und da durfte man eben die Italienpolitik Österreichs im Nationalitätenkampf des 19. Jahrhunderts nicht gegen das vor- und übernationale christliche Mittelalter ausspielen. Wie Sübel aus der Tagespolitik heraus Geschichte schrieb, so entnahm er umgekehrt den geschichtlichen Erfahrungen seine Parole auf dem Meinungsschlachtfeld Großdeutsch-Kleindeutsch. Mit dem Ausgreifen über die Volksgrenzen hinaus habe Deutschland kein Glück gehabt. Wenn es einig werden wolle, dann nur in weiser Beschränkung auf seinen geschichtlich-geografischen Kernbestand. Nicht einmal Deutsch-Österreich wollte Sübel dabei haben, weil es ja längst neue, überstaatliche Verbindungen eingegangen war. Die territoriale Bescheidenheit des Historikers, der in München lehrte, hätte einem späteren deutschen Eroberer ins Stammbuch geschrieben werden können. Doch für die gerechte Bewertung der deutschen Kaiserpolitik seit den Italienzügen Ottos I. war die gegenwartsorientierte Sichtweise absolut hinderlich. Eine Blicksperre, die zu falschen Schlüssen verleitete. Daher erwuchs dem streitbaren, polemisch glanzvoll argumentierenden Historiker Sübel ein Opponent, der wissenschaftlich nicht schlechter gerüstet war, vielleicht weniger elegant focht, dafür das Mittelalter gerechter behandelte. Julius Ficker in Innsbruck, ein Katholik aus Paderborn, Preußer auch er, politisch aber ein Großdeutscher, rückte Otto den I. und alle Nachfolger in die zwingend verpflichtende Tradition Karls des Großen. Er hatte Weichen gestellt. Nach seinem Kursbuch fuhren die Italienzüge von den Sachsenherrschern bis in die Nachstauferzeit, wo die Anstrengungen schließlich erlahmten. Es war vor allem die christliche Beschützerpflicht, die das deutsche Königtum nötigte, sich einem Hilferuf des Papstes nicht zu versagen. Was die Logik des Zeitalters gebot, auch aus weiteren Gründen, führte später freilich zu einer Überspannung der Kräfte. Die italischen Wirren dauerhaft ordnen zu wollen, war nicht leichter als das Fass der Danaiden zu füllen. Nur, was in der Folge fatal und leidvoll wurde, war nicht vom Ansatz her verkehrt gewesen. Dies der Irrtum Sübels. Es hat wohl etwas mit Schicksal zu tun, dass die deutsche Italienpolitik des Mittelalters verhängnisvoll und dennoch unvermeidbar gewesen war. So sieht es die Mittelalterforschung seit Julius Ficker weit überwiegend und mit verfeinerten Erkenntnismitteln. Geschichte als Wissenschaft und als Politikum. Ihr verschränktes Ineinander ist an einigen Beispielen, vor allem an dem berühmten Forscherstreit des vorigen Jahrhunderts, deutlich geworden. Wir haben uns darüber zu verständigen versucht, dass der Historiker sein Material oft und vielfach unbewusst mit blickfärbenden weltanschaulichen Vorgaben befrachtet und ihm dadurch Ergebnisse abgewinnt, die ein anderer ganz anders deutet. Darin liegen sowohl Reiz wie Relativität. Historiker arbeiten eben nicht wie Chemiker bei ihren Versuchen mit völlig wertneutralen Stoffen. Wollen sie nun ein Museum oder gar zwei errichten, dann fließt viel aktuelle Weltsicht in die Materialauswahl und Anordnung mit ein. Man könnte zwar unterstellen, die verschiedenen Perspektiven heben einander auf, gleichen sich an, bis ein vertretbarer Mittelwert entsteht. Desungeachtet gibt es aber ganze generationsspezifische Betrachtungsweisen über denselben Gegenstand. Eine Preußenausstellung oder eine solche über die Staufer hatte in unseren Jahren natürlich ein ganz anderes Aussehen, als wenn man sie 1926 oder gar 1911 veranstaltet hätte. Da laufen die Brüche und Sprünge der Geschichte wie Zickzackgräben durch die Ausstellungshallen. Und damit stehen wir wieder bei der deutschen arteigenen Mühsal, das allverbindliche, eintrachtstiftende, gemeinsame zu entdecken und ins Museale umzusetzen. Ja gewiss, es gibt etwas. Kulturell hat Deutschland der Menschheit viel überlassen, womit sie täglich lebt in größter Selbstverständlichkeit als mit einem Allgemeinbesitz. Am meisten in der Musik. Kaum ein Konzertabend irgend in der Welt ohne einen deutschen Namen auf dem Programm. Das wäre kein geringer Grund für ein positives Rückbesinnen, für die Aufgeschlossenheit, ja Liebe zur Vergangenheit. Die deutsche Geschichte gleicht wahrlich nicht nur der Büchse der Pandora, die Gift und Übeldünste entlässt, sobald man sie öffnet. Aber ebenso wie hierüber Einvernehmen herstellbar ist, geht man wohl nicht fehl in der Annahme, dass kulturelle Glücksgefühle nicht das normale Fundament bilden, auf dem ein Geschichtsmuseum errichtet wird. Kultur ist ein eher flüssiges Element, das belebend durch die Gefäßsysteme der Völker rinnt. Es bietet gerade deshalb nicht so recht Fixier- und Anhaltspunkte geschichtlicher Wegerkundung. Die benötigt übersichtliche Beschilderungen, Königs- und Diktaturperioden, Staatsgründungen und Niedergänge, Einigungen, Kriege, Friedensschlüsse, Zivilisationsumwälzungen wie die Industrie, kolonisatorische Großunternehmen wie die Städteentwicklung im Hochmittelalter, die Ostbewegung. Natürlich sollten Kulturepochen als Ganzes sichtbar werden, wie die klassische deutsche und die Romantik. Da ist Kunst dann aber nicht isoliert und für den Weltexport verpackt, sondern Teil eines Zeitalters, eines Lebensgefühls. Viele derartige Schnittpunkte und Ereignislinien bilden das Koordinatennetz, das unsere Geschichte in Zusammenhängen darbietet und Orientierung liefert. Und weil wir Deutschen gründlich sind, soll diese Orientierung nun also gleich doppelt geboten werden. Durch das Haus der Geschichte in Bonn, durch das Historische Museum in Berlin. Mit den beiden Namen verbindet sich ein ganz unterschiedliches historisch-geografisches Selbstverständnis. Folglich wird die gedankliche und optische Streckenführung auf beiden Geschichtsgleisen sehr voneinander abweichen. Die Reise berührt nicht dieselben Stationen. Damit werden die theoretischen Grundprobleme, von denen die Rede war, spätestens an dieser Stelle konkret und praktisch und dabei höchst kontrovers. Wie einfach hatte es doch der Kanzler gesehen, als er die Idee für die rheinische Variante des komplexen Themas vortrug. So ist er eben, mit einer unkomplizierten, direkten und umwegfreien Logik ausgestattet. Keiner von jenen, hinter deren Skrupelstirn die historischen Dinge grüblerisch bis in die letzte Nische ausgeleuchtet werden. Des Gedankens Blässe mit Shakespeares Hamlet ausgedrückt, des Cassius hohler Blick mit Shakespeares Cäsar gesprochen, sind seine Beschwerden nicht. Mit dieser ausgeschlafenen Tüchtigkeit des politischen Tatmenschen hatte Helmut Kohl in seiner ersten Regierungserklärung im Oktober 1982 frohgemut verkündet: Unsere Republik, die Bundesrepublik Deutschland, entstand im Schatten der Katastrophe. Sie hat inzwischen ihre eigene Geschichte. Wir wollen darauf hinwirken, dass möglichst bald in der Bundeshauptstadt Bonn eine Sammlung zur deutschen Geschichte seit 1945 entsteht. Gewidmet der Geschichte unseres Staates und der geteilten Nation. Zunächst hatte der Rheinpfälzer im Palais Schaumburg nichts Weiterreichendes im Auge als das junge Pflänzchen Bundesrepublik inmitten der altdeutschen Eichen. Das konnte nicht ohne Widerspruch bleiben. Hatte denn diese Republik in der Gnadenstunde Null begonnen aus dem Nichts? War sie voraussetzungslos dem Geiste der Alliierten entsprungen, wie die Göttin Athene dem Haupte des Zeus? Da war doch einiges vorausgegangen, eine mittlere erdgeschichtliche Katastrophe, ohne deren Hereinbrechen das Universitätsstädtchen Bonn seine akademische Beschaulichkeit vermutlich ungestört fortgesetzt hätte. Kann man die Nazizeit den Schulbüchern und der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem überlassen, während das Bonner Haus der Geschichte, wie die Frankfurter Rundschau missbilligend schrieb, zu einem Wachsfigurenkabinett der Herrschenden missrät? Könne es, so fragten andere, so etwas wie eine isolierte Nationalgeschichte der Bundesrepublik Deutschland geben, museal aufbereitet? Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wohin er geht. Die Mahnung steuerte Simon Wiesenthal bei. Der Wächter über das Nichtvergessen. Bonn ohne Vorgeschichte wäre demnach ein Torso des verkürzten Begreifens. Mit dem Unmut über die Eingrenzung unserer Vergangenheit auf die Erfolgsdaten des neuen demokratischen Deutschland, der Zweiten Republik, hatte es keineswegs sein Bewenden. Schon erkundigten sich viele mit einem bitteren Zug um die Mundwinkel, ob der Kanzler die Glücksstory an Elbe und Werra enden lassen wolle. War Berlin schon abgeschrieben? Beileibe nein, so denkt er nicht. In der zweiten Regierungserklärung im Mai 1983 standen die Sätze: 1987 blickt Berlin auf 750 Jahre seiner Geschichte zurück. In der alten Reichshauptstadt soll ein deutsches historisches Museum errichtet werden. Wir, die Bundesregierung, wollen bei der Verwirklichung helfen. Und wir wünschen, dass das neue Museum im Jubiläumsjahr seine Tore öffnen kann. Waren die einen beruhigt, so begehrten nun die anderen auf. Helmut Kohl als Aschenputtel, dachten sie. Die Leistungen, die ein neues Selbstbewusstsein begründet haben, bekomme Bonn zuerkannt. Was sich mit Scheitern, Schuld und Schande verbinde, dürfe Berlin in subventionierten Museumsvitrinen versammeln. Jüngst erst ereiferte sich der Historiker Arnulf Baring über dieses Sortierverfahren nach dem Vorbild der Brüder Grimm. Wenn man unsere Geschichte aufteilt in den guten Teil nach 1945, den man in Bonn verwaltet, und den schlechten, der Berlin verbleibt, dann bedanke ich mich als Berliner für dieses katastrophale Geschenk zur 750-Jahr-Feier. Diese unsinnige Museumsteilung diskreditiert den ganzen Gedanken. Wer die Bildergeschichten Vater und Sohn kennt, aus der unsterblichen Zeichenfeder von Erich Oser, genannt Eoplauen, denkt bei solchem Kreuzfeuer der Kritik zwingend an diejenige mit dem Pferd. Der Vater reitet, der Sohn läuft nebenher. Ein entgegenkommender Fußgänger protestiert mit Gesten des leicht deutbaren Verdrusses, solch Mangel an Fürsorge für das schwache Kind. Sie tauschen daraufhin. Der Nächste kommt entgegen und schimpft mit seiner Mimik ohne Worte: Du schonst deine jungen Beine und der würdige Vater muss laufen. Am Ende gehen sie beide zu Fuß und führen das Pferd am Zügel. Man kann es niemandem recht machen, zumindest niemals allen, ist die herauszulesende Moral. Aber sicher auch, man muss es nicht allen recht machen wollen. Wie sollten wir denn überhaupt den Museumsgedanken zweifach einvernehmlich lösen? Auf der Schutthalde des Jahrhunderts liegt so viel sperriges Material, dass keine Wiederaufbereitungsanlage es zu aller Zufriedenheit verwerten kann. Auch mit Vernunft und Sachlichkeit ist nun einmal nicht zu bestreiten, dass Berlin und Bonn die zentralen Ausgangspunkte zweier Geschichtsstrecken sind. Berlin für die Reichsgeschichte von 1871 bis 1945, Bonn für die westdeutsche Teilentwicklung seit 1949. Wer wollte aber auch in Abrede stellen, dass Bonn nie aus dem Schatten Berlins herausgetreten ist, obwohl es mittlerweile seine eigenen Geschichtsspuren dem Boden Deutschlands eingeprägt hat? Ob es dem Bundeskanzler bei der Proklamation des Museumsprojektes 1982 bewusst war oder nicht, wir haben nicht nur zwei Flächenteile Deutschlands, wir haben auch eine untergründige Rivalität zwischen der einstigen Hauptstadt des ganzen Deutschland und der gegenwärtigen Hauptstadt des Halben. Darin äußern sich weit zurückliegende politische Gewichtsverteilungen. Die Führungsschichten der Kaiserzeit und noch der Weimarer rekrutierten sich aus Preußens Stammprovinzen. Die Rheinlande und Süddeutschland blieben von Berlin aus gesehen Provinz. Seit der Rheinpreuße Konrad Adenauer mit seinem authentischen Affekt gegen das heidnische Berlin die westdeutsche Politik gestaltete, wurden neue Talentvorräte erschlossen. Die vernachlässigten Reservoire Deutschlands lieferten die neuen Führungskräfte. Eine Epochentendenz kehrte sich um. 1965 registrierte dies der Berliner Verleger Wolf-Jobst Siedler mit den kennzeichnenden Sätzen: In einer kaum glaublichen Weise ist das preußische Element aus der politischen Apparatur des wiedererstandenen Staates ausgeschieden und durchs rheinische, bayerische, schwäbische ersetzt worden. Es wird nur immer vom Verlust der Landschaften und Städte gesprochen. Fast unbemerkt blieb, dass trotz Millionen von Flüchtlingen der Menschenschlag der ostelbischen Gebiete ins zweite Glied getreten ist. Jedes Establishment in der Geschichte entwickelt das Bedürfnis, sich noch anders als in seinen täglichen Handlungen darzustellen. Es benötigt erinnerungsbeständige Selbstporträts, dauerhafte Spiegelungen, die der Flüchtigkeit und Zeitbegrenztheit des Wirkens trotzen. Barocke Herrscher schufen prunkvolle Schlösser und prahlten mit üppiger Gartenkultur. Parteigebundene, wählerabhängige Regierende müssen persönlich bescheidener leben. Aber überpersönlich, da sieht das Geldausgeben sich anders an. Ein paar hundert Millionen für ein Museum wird niemand verärgern. Das ist hier ohne Ironie gesagt. Althergebrachte Denkweisen, zeitgemäß abgewandelt, suchen wir zu verstehen. Wir verspotten sie nicht. Das Museum in der Bundeshauptstadt, die immer mit dem Attribut provisorisch leben muss, wird niemand den Etablierten dort ausreden können. Dort sucht sich doch das zeitgemäße Lebensgefühl, regional stark vorgeformt oder vorbelastet, historisch zu erfassen. Das ist legitim. Die Politik gräbt in dem Geröll und Trümmerfeld der Geschichte nach brauchbaren Einrichtungsgegenständen für ihr neues Eigenheim. Dass hierbei aus dem gesicherten Tatsachenmaterial dasjenige bevorzugt wird, welches Erfolgsgefühle stützt, wer dürfte sich wundern? Misserfolge hatten wir reichlich. Hier ist mit Händen zu fassen, wie die Politik sich historisch begreifen will, wie die Historie politisch wird. Trotz des Selektionsverfahrens kann Bonn nicht seine Voraussetzungen missachten. Das Jahr 1949 ist nur im Gegenüber von 1945 zu verstehen. 45 nur im Kontrast zu 33. 1933 nur im Spiegelbild von 1918. Die Kontinuität ist so zwingend, dass ihr keiner entrinnt. Die Befürchtungen, in Bonn gehe es wunschgemäß um Entsorgung der deutschen Geschichte, sind unbegründet, wenn die beteiligte Wissenschaft es mit sich selber redlich meint. Wie die 12 guten Feen im Dornröschen der Königstochter Glück wünschen, so gehört auch die böse 13. unvermeidbar mit in die schöne Geschichte. Im Übrigen ist ja die Laufbahn der Bundesrepublik, selbst für sich gesehen, keineswegs nur erfreulich. Gab es nicht einen Mauerbau als sichtbares Zeichen einer gescheiterten Ost- und Deutschlandpolitik? Das andere Deutschland wird seinen Platz im Museum ertrotzen, gerade weil die Stätte als zeitgeschichtlich gedacht ist. Entsprechend etwa einem Haus der Malerei des 20. Jahrhunderts, die erst beim Expressionismus beginnt. Im Prinzip ist gegen solche Barriere hin zur tieferen Vergangenheit nichts einzuwenden. Dafür hätten wir ja Berlin. Und so tritt zum Ende unserer Betrachtungen auch das andere Projekt noch einmal vors Auge. Es zu verwirklichen, wäre sogar dringend vonnöten, um zu zeigen, wir sind schon etwas älter als 38 Jahre oder als 70 Jahre, wenn man das Epochendatum 1918 in Bonn zum Ausgangspunkt nimmt. Berlins Part in diesem musealen Duett ist im Grunde der anspruchsvollere, weil viel tiefer in der Dimension. Für die ganze deutsche Geschichte ist es heute der geeignetere, ist es der einzige Ort. Berlin übt doppelte Scharnierfunktion. Als Nahtstelle zum anderen Deutschland der Gegenwart und als Tor der Erinnerung zum alten deutschen Osten. Bonns natürliche Blickrichtung war immer der Westen. Die Versöhnung mit Frankreich konnte wohl nur von dort ausgehen. Aber nach Schlesien und Ostpreußen, nach Polen und Russland schaut man eher von Berlin. Und nach Sachsen auch. Die deutsche Geschichte im Ganzen ist wohl eine viel zu komplizierte Sache für ein einziges Museum. Man könnte das spöttische Wort von André Malraux über Deutschland abwandeln, bezogen auf das Haus der Geschichte. Ich liebe Deutschland so, dass ich froh wäre, wenn es zwei davon gäbe. Auf NDR 3 hörten Sie einen Essay von Harald Stephan. Geschichte als Wissenschaft und als Politikum. Es sprach der Autor. Die Redaktion hatte Werner Hill, der in der kommenden Woche zur selben Zeit als Autor tätig wird, mit einem Beitrag über die Kunst des Vergleichens. Goebbels, Gorbatschow und was es da sonst noch gibt.